den Kongress des 6. Parteitages eröffne ich mit dem ehrfurchtsvollen Gedenken an den in die Ewigkeit eingegangenen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten von Hindenburg. Wir gedenken des Generalfeldmarschalls als des ersten Soldaten des großen Krieges und gedenken damit zugleich unserer Gefallenen. In Wirklichkeit langweilt sich ein Kontinent ohne Krieg. Sobald trompetet wird, geht's feiern los. Totale große Ferien. Und im Blut. Und die endlosen Reisen. Die Armeen fahren unaufhörlich hin und her. Durcheinander gewürfelt rollen sie und rollen sie, bis sie auffliegen. Es ist unser gemeinsamer Krieg. Es ist unser gemeinsamer Krieg. Es ist ein Kreuzzug. Opfer des Bolschewismus. Selbst war es auch voll von Verrecken.